Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht heißt unser Thema Ich bin rücksichtslos. Und ich möchte mit euch all denen reden, die sagen, ja, ich bin rücksichtslos und mir ist es shit egal. Ich muss das machen. Ich brauche das für mein Leben, um da und da hinzukommen. Ich finde das vollkommen in Ordnung. Und ich möchte mit denen reden, die sagen, ja, ich bin rücksichtslos oder ich war einmal rücksichtslos und eigentlich habe ich schon ein etwas schlechtes Gewissen, dass ich das gemacht habe. Also, ihr Rücksichtslosen, wenn ihr mutig seid und Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, dann ist das gerne möglich. Ruft mich nur an unter 0800 5678 111 oder ihr könnt mir auch faxen unter 0800 5678 110. Anja, 23 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen, Domian. Eine rücksichtslose junge Frau? Nein. Und zwar bin ich Opfer rücksichtsloser Menschen, aber vorab wollte ich dir nochmal ganz herzlich zu deiner Sendung gratulieren. Vielen Dank. Also ich bin wirklich fast seit der ersten Sendung mit bei. Ist es wahr? Und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie oft du mir schon aus kleinen und großen Lebenskrisen rausgeholfen hast, mit deiner bloßen Anwesenheit. Das freut mich sehr, vielen Dank. Es ist ja heute auch ein besonderer Tag. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Heute, exakt vor 6 Jahren, habe ich die allererste Sendung hier gemacht. Ich bin, weiß ich nicht, so seit der 5. oder 6. Sendung mit bei. Ah ja. Und also ein super Fan von dir. Vielen Dank. Ja. Also, du bist ein Opfer von Rücksichtslosigkeit. Ja, und zwar bin ich ein sehr gutmütiger Mensch, schon immer gewesen, bin auch von zu Hause aus zu viel Rücksicht erzogen. Mhm. Und dieses, dass ich halt so ein gutmütiger Mensch bin, also es äußert sich halt so, ich kann absolut nicht Nein sagen. Also das hat sich jetzt mittlerweile schon ein bisschen geändert, aber ja, das wird... so wurde im Laufe der Jahre, hat sich das sehr rauskristallisiert, dass ich wirklich zu dieser Kategorie Mensch gehöre, die man gerne ausnutzt, weil man halt merkt, naja, die lässt sich auch sehr gut ausnutzen. Und das äußerte sich dann zum Beispiel so, also ich wohne jetzt seit 4 Jahren nicht mehr zu Hause und war auch mit einer der ersten so aus dem Freundeskreis und Bekanntenkreis. Ich muss dazu sagen, ich habe vor 5 Jahren Platzangst bekommen, bin deswegen... seit 5 Jahren halt in Therapie, immer mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger und bin aufgrund dessen aus Therapiezwecken halt sehr früh von zu Hause weg, also früher als andere so aus meinem Bekanntenkreis. Anja, vielleicht erzähl doch mal ein Beispiel, wo du besonders ausgenutzt worden bist oder wo du besonders rücksichtslos behandelt worden bist. Ja, das fing halt gleich an, als ich halt von zu Hause ausgezogen bin, dass dann bei mir, weiß ich nicht, also die Tür war immer offen für alle, das wusste auch jeder und das war dann ganz klar, dass dann bei mir am Wochenende oder in der Woche große Feten ohne mein Wissen veranstaltet wurden. Also die standen einfach alle vor der Tür. Die wussten noch, naja, bei ihr ist der Kühlschrank voll und da können wir machen und tun. Und es war halt sehr oft so gewesen, dass nach diesen Feten meine Wohnung sehr schlimm aussah, der Kühlschrank völlig geplündert war. Ja, oder so Kleinigkeiten halt, dass man... speziell, wenn es darum geht, ich habe Pfann und auch Auto, wenn es halt darum geht, irgendwo hingefahren werden zu müssen, dass dann halt immer jeder ankommt oder ich habe auch immer ein offenes Ohr für Leute und die wissen, die können halt eigentlich, wenn es Not am Mann ist, jederzeit bei mir anrufen. Das wird auch wirklich ausgenutzt. Sind das so Sachen, wo man sagt, na gut, da ist sie schlimm ausgenutzt worden. Rücksichtslos jemandem gegenüber zu sein, ist ja noch eine Nummer härter. Gab es denn etwas mal, wo du sagtest, da hat sich jemand mir gegenüber sich wirklich sehr rücksichtslos verhalten? Also sagen wir es mal so. Diese ganzen Kleinigkeiten waren für mich eigentlich schon immer, ja doch schon, ziemlich hart gewesen. Ja. Aber so richtig rücksichtslos, wenn ich das gemerkt habe, dann habe ich mich von so, rücksichtslos fand ich das schon mal. Das war wirklich eine harte Nummer gewesen. Das war ein Ex-Freund von mir und der, der war insofern rücksichtslos in der Zeit, wo es mir so ganz schlecht ging. Das war so ungefähr vor 3 Jahren. Da konnte ich halt, also ich konnte nicht nach draußen gehen. Ich habe mich am wohlsten bei mir zu Hause in meinen 4 Wänden gefühlt und war dann auch sehr isoliert, also hatte eigentlich wenig Kontakt, habe auch diesen Kontakt zu Freunden und Bekannten nicht gerade sehr gepflegt, weil ich wollte einfach meine Ruhe haben. Und ja, bei ihm war das dann halt immer so, dass er diese Situation, dass er insofern sehr rücksichtslos war, indem er mir teilweise auch Geld gestohlen hat, um weggehen zu können mit der Begründung, na, du gehst ja eh nicht weg, was brauchst du denn da Geld? Und also, ich glaube oder hoffe, dass du ein bisschen auch daraus gelernt hast. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt habe ich den Spieß ein wenig umgedreht. Also ich will nicht sagen, dass ich jetzt so ein total der rücksichtslose Mensch geworden bin, aber ich habe mir so auch im Rahmen meiner Therapie halt seit diesem Jahr vorgenommen, mich da zu ändern. Und es ist mir bis jetzt auch gelungen und ich habe jetzt halt festgestellt, dass ich für viele Leute sehr unbequem geworden bin. Und jetzt wird mir sehr oft vorgeworfen, Mensch, du bist so rücksichtslos. Ja, da muss man aufpassen, dass es dann nicht zu sehr wieder ins Gegenteil umschlägt. Ne? Ja. Weil das ist auch nicht so ganz das schön. Das stimmt, aber so wie es jetzt ist, komme ich damit sehr gut klar. Das ist die Hauptsache. Es haben sich viele aus meinem Freundeskreis zurückgezogen, die dann sagen, nö, das, so kennen wir dich gar nicht, aber ich fühle mich sehr wohl. Und ich muss ganz ehrlich sagen, im Moment ist es für mich ein Kompliment, wenn jemand sagt, du bist ja richtig rücksichtslos. Mensch, Anja, du bist so richtig rücksichtslos. Ja, ich gebe mir Mühe. In diesem Sinne, alles Gute. Ja, auch. Tschüss. Jetzt habe ich mal wieder einen auf die Mütze bekommen. Nochmal zum Thema Frauenfußball, nämlich von Inge aus Herne. Und die schreibt oben so als Betreff: Äußerung des Moderators zum Thema Damenfußball in der Sendung vom 30.03.2001. Liebe Redaktion Domian, in einer Zeit, in der politisch korrektes Denken und Handeln unabdingbar sind, ist ein Moderator wie Jürgen Domian nicht nur meiner Meinung nach nicht tragbar. Sein intellektueller Stand bezüglich geschlechtsspezifischer Kategorisierungen entsprechen dem Stand der frühen 50er Jahre, meint Inge aus Herne. Jetzt ist Chris da. Und Chris ist 15 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Chris. Ja. Hallo. Ist Chris ein Mädel? Ja. Weiß man ja nicht genau bei dem Namen Chris. Nee, das ist nur eine Abkürzung. Also ich heiße eigentlich Christine. Christine. Christine, ja. 15 Jahre alt und hat sich auch zum Thema Ich bin rücksichtslos gemeldet. Jetzt bin ich ja gespannt. Ja, also ich bin ziemlich rücksichtslos. Warum? Inwiefern? Ja, also meiner Familie gegenüber. Warum? Ja, also wenn meine Mutter zum Beispiel ihre Ruhe haben will oder so, ja, dann gehe ich in mein Zimmer und mache richtig laut Musik an und so. Mhm. Also wenn die Mama klar sagt, hier, mir geht's nicht gut, ich habe viel gearbeitet heute, habe Stress, ich will mal eine Stunde mich hinlegen. Meine Mama arbeitet nicht. Na gut, die hat aber im Haushalt zu tun, also hat sie nur auch ja, zu genau. arbeiten. Ich will mich mal eine Stunde hinlegen, ein bisschen schlafen vielleicht, das ist dir dann völlig egal und du gehst in dein Zimmer, drehst die Anlage auf und hörst deine Musik beispielsweise. Genau. Sowas. Und ja. Warum machst du das denn? Ja, weil, also ich bin ein Mensch, der eigentlich sowieso macht, was er will und so. Und was, der? Der sowieso macht, was er will. Der macht, was er will. Mhm. Ja gut, aber wenn du, das ist doch ganz offensichtlich, dass du dann deiner Mutter schadest. Warum tust du es denn dann? Ja, weil ich meine Musik hören will. Nur, weil du nicht drüber nachdenkst, so ein bisschen. Ne? Ja, und ich bin auch so nach dem Motto, ja, wenn sie jetzt schlafen will und ich aber meine Musik hören will, dann hat sie Pech. Aha. So, rücksichtslos gegenüber der Mutter. Ein Beispiel haben wir gerade gehört. Wie viele Geschwister hast du noch? Ich habe zwei. Zwei. Und der Vater lebt auch bei euch mit im Haushalt? Nein, mein Papa ist am 11.01. dieses Jahres gestorben. Am 11.01. gestorben. Dann ist es doch eigentlich noch viel schlimmer, wenn man... Das ist ja eine sehr schwere Zeit für euch jetzt, wo ihr ohne Vater seid. Dass du dann keine Rücksicht auf deine Mutter nimmst. Warum nicht? Oder hängt es damit zusammen, dass du noch sehr traurig bist und dich auch mal einfach so zurückziehen möchtest? Ja, genau. Warst du denn vor, bevor dein Vater gestorben ist, auch so drauf oder hängt das damit zusammen? Es hängt schon damit zusammen. Also mein Vater ist an Krebs gestorben. Mhm. Und wie alt war er? 45. 45. Ja, und als er dann halt so krank war, da habe ich halt die Musik nicht so laut gehört und wenn dann halt nur mit Kopfhörern und so und ja, jetzt wo Papa tot ist, mache ich das halt wieder, dass ich die so laut höre. Deine anderen Geschwister, sind die jünger oder älter als du? Nee, meine Schwester ist 21 und mein Bruder ist 18. 18, bist du also das Nesthäkchen? Ja. Ja, kann man so sagen. Hat dein Vater lange gelitten? Ist er sehr lange erkrankt gewesen? Was heißt sehr lange? Also, ich weiß nicht, ein Jahr oder so, keine Ahnung, also ich weiß es nicht mehr, aber zum Schluss hat er sich halt nur noch gequält. Was für ein Krebs hatte er? Er hatte eine Asbestosevergiftung, also er hat als Klempner damals gearbeitet, hatte dann viel mit Asbest zu tun und so, hatte er Rippenfellkrebs, dann hatte er Nierenkrebs, die Lungen haben nicht mehr gearbeitet, also von dem einen Lungenflügel hat man gar nichts mehr gesehen, von dem anderen nur so ein Stück. Und zum Schluss hieß es also auch noch, dass er Knochenkrebs gehabt hätte. Also ganz, ganz, ganz schwer krank. Und für ihn in der Endphase seines Leidens wahrscheinlich unerträglich, was er aushalten hätten müssen. Ja, also ihm wurde Morphium gespritzt, 98% Morphium, 2% Wasser. Und da ist der Arzt also auch schon mehrmals am Tag gekommen, weil Papa halt so eine Schmerzen hatte und ja. Ist er denn dann bei euch zu Hause gestorben? Ja, er ist zu Hause gestorben, um 7.15 Uhr. Warst du dabei? Nee, ich war nicht dabei, aber wäre ich halt früher aufgestanden, dann wäre ich dabei gewesen. Also. Hast du ihn denn dann nochmal gesehen, als er verstorben war? Bist du in das Zimmer gegangen? Ja, also er hatte halt ein Pflegebett, das stand in der Stube. Und ja, dann kam meine Schwester halt ins Zimmer und voll am Weinen und so. Und ja, Papa ist tot, Papa ist tot. Und dann bin ich halt auch ins Zimmer, also in die Stube rein und so. Ja, und dann habe ich ihn halt gesehen und ich war nur noch am Flennen. Meine Schwester konnte das gar nicht verstehen oder wollte es nicht verstehen. Sie hat halt immer gesagt, ja, Papa, wach jetzt auf und Papa, nun wach auf und so. Ja, und meine Mutter war halt auch nicht dabei und ich denke mal, dass sie sich deswegen halt auch Vorwürfe macht, dass sie nicht dabei gewesen ist, weil sie hat meine Schwester vorher geweckt, ja, Bina, jetzt bleib du mal bei Papa und so. Achso, deine Mama hat geschlafen währenddessen auch. Ja. Hattest du ein enges, sehr enges Verhältnis zu deinem Vater? Ja. Also, ein engeres als zur Mama? Ja. Ja. Machst du deiner Mutter da irgendwie Vorwürfe, dass sie nicht wach war zu dem Zeitpunkt? Nee, mach ich nicht. Jetzt sind wir eigentlich ganz von unserem Hauptthema abgekommen, ne? Ich bin rücksichtslos, aber vielleicht ist das ja auch alles zu erklären damit. Du hast ja nur eine große Trauer in dir und einen sehr großen Schmerz. Und vielleicht macht man dann, du bist 15 Jahre alt, in dem Alter vielleicht auch schon mal dann Sachen, die dann so rücksichtslos nach außen hin wirken, aber eigentlich vielleicht gar nicht so gemeint sind, dass du dich in dein Zimmer eben einschließt und Musik hörst. Vielleicht hängt es wirklich damit zusammen, dass du deinen Papa verloren hast vor kurzem und eben noch, dass dir alles innerlich so weh tut. Ja, also ich habe gestern zum Beispiel mit meinem Freund telefoniert und dann habe ich ihm halt das auch so erzählt und dann ja habe ich auch wieder total angefangen zu weinen und so. Redest du denn mit deiner Mutti viel über den Vater oder redet ihr gar nicht so viel zu Hause über den Tod? Es geht eigentlich nicht so viel, aber auch nicht so wenig. Entsteht denn dann Streit, wenn du denn so etwas machst, dass du dich in dein Zimmer zurückziehst, volle Kanne Musik hörst und deine Mutter will beispielsweise sich ausruhen? Entsteht Streit zwischen euch beiden? Ja, also sie schnauzt mich an oder dreht die Sicherung raus oder zieht den Stecker. Weißt du, was ja auch wirklich sein kann, Chris, dass bei euch beiden einfach die Nerven blank liegen nach dem Schlimmen, was passiert ist, dass deine Mutter sehr nervös ist und du ganz genauso und dann schaukelt sich das vielleicht dann auch so hoch. Könnte sein, ne? Ja. Also meine Mutter und ich streiten sowieso sehr viel, weil ich bin Schütze, sie Skorpion und Skorpion und Schütze verstehen sich halt nicht. Es sei denn, die sind das in einer Person. Ich bin das beispielsweise in einer Person mit Aszendent und Hauptsternzeichen. Aber das ist dann auch wieder was ganz anderes. Hast du denn das Gefühl, dass du dich mit deiner Mutter mehr streitest jetzt, nachdem der Vater tot ist? Oder? Wenn du das so sagen solltest? Naja, es geht. Also letzte Woche und davor die Woche haben wir uns halt ziemlich heftig gestritten immer. Und ja, dann habe ich halt Donnerstag kurzerhand meine Sachen gepackt und bin mit meiner Freundin zusammen abgehauen. Ach so. Aber nun bist du wieder zu Hause im Moment. Ja. Hat sich wieder eingerenkt. Aber es ist alles sehr schwierig und kompliziert. Ja. Ja. Pass mal auf, Chris. Ich mache mal einen Vorschlag. Ich habe meinen netten Psychologen Peter heute Nacht hier. Hm? Ich möchte, dass du mit ihm ein paar Sätze jetzt noch redest. Ist das in Ordnung? Ja. Ja, ja, ein bisschen Widerwillen, aber ich glaube, es ist ganz, ganz gut. Das geht so, du legst auf und er ruft dich gleich nochmal an. Und ich glaube, dass du nicht von tiefem Herzen rücksichtslos bist. Ich glaube, das hängt alles zusammen mit den Turbulenzen, die jetzt in den letzten Monaten bei euch passiert sind. Ja, also ich bin eigentlich ein Mensch, der auch halt ziemlich gutmütig ist. Mhm. Eigentlich auch schwer Nein sagen kann und so. Ja, siehst du, eben. Genauso habe ich es auch fast empfunden. Liebe Kirst, leg mal bitte auf. Der Peter ruft dich gleich wieder an. Und ich wünsche dir alles Gute und viel Kraft für die nächste Zeit, denn die Trauer, ja, die hast du noch lange zu tragen und trägst du in dir. Alles Gute. Ja. Domian? Ja? Also ich wollte erstmal dir noch halt gratulieren halt. Mhm. Ne? Vielen Dank. Und ja, ich wollte nur fragen, ob du mir eventuell die Nummer von Jan geben kannst, weil der hat echt eine süße Stimme. Ach so. Also ich muss meine ganzen Jungs ja bald vermieten und verkaufen. Nee, das kann ich natürlich nicht machen mit der Telefonnummer. Bitte ich um Verständnis. Okay? Wir rufen dich aber gleich mal an, dann kannst du mit Peter reden, der hat auch eine ganz nette Stimme. Alles Gute, tschüss. Ciao. Ich glaube, ich muss hier nur noch Mädels beschäftigen, aber da wollen natürlich die Jungs die Nummer von den Mädels haben. Also, unser Thema heute Nacht heißt, ich bin rücksichtslos. Ich möchte mit euch reden, die ihr sagt, euch dazu bekennt, ich bin ein rücksichtsloser Mensch. Ja, ich gehe über Leichen, um bestimmte Ziele zu erreichen. Und ich mache das auch mit klarem Verstand und mit gutem Gewissen. Und ich möchte auf der anderen Seite mit Leuten reden, die sagen, ich war schon mal rücksichtslos in meinem Leben, oder bin es ab und an, habe aber nicht so ein gutes Gefühl dabei. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Uwe ist dran und Uwe ist 31 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen, Domian. Morgen, Uwe. Also ich muss sagen, ich bin ein bisschen nervös, weil ich bin das erste Mal im Fernsehen, so im Radio. Ja. Ich möchte erstmal herzlich gratulieren zu der Sendung. Die ist also spitzenmäßig. Ich danke herzlich. Und ich habe auch schon tausend versucht durchzukommen, Marie, aber es ist ein bisschen schwierig gewesen. Jetzt haben wir uns ja. So, es geht um Folgendes. Ich habe vor circa 8 Jahren angefangen, nebenbei ein kleines Gewerbe anzumelden, habe nebenbei Musik gemacht, auf Vorabend, Hochzeit und so weiter. Mhm. Durch Bekannte und Bumpropaganda, wie das so passiert hat, hat sich ergeben, dass ich vor einigen Monaten mich selbstständig machen konnte, habe ein kleines Ladenlokal eröffnet. Und ich muss dazu sagen, ich bin rücksichtslos aus dem Grunde, du kennst das, viele Bekannte aus dem Bekanntenverkreis, Verwandte und sagen, oh, du hast einen Laden, was verkaufst du denn so? Fernsehgeräte zum Beispiel, wie Rekorder, was für Autoelektroniker ist. Mhm. Und dann sagen sie, alles klar, wenn ich mal was brauche, komme ich mal vorbei, melde mich bei dir. Mhm. Und ist ja so ganz klar, die kennen einen persönlich und dann kommen sie rein von Anfang zu falschen, zum Beispiel von den Preisen und ja, was kannst du an Preisen machen. Mhm. Und ich weiß natürlich auch als ich sag mal, da ich Kaufmann gelernt habe, wie die Handelsspannung sich zusammensetzt. Ja. Und dann handelt man ja auch die Preise, die Aufschläge aus. Mhm. Und ich weiß genau, das und das sind meine Grenzen. Mhm. Die habe ich mir ja selbst festgesetzt. Nur die Kunden oder gerade Bekannte, die vorbeikommen, kennen das natürlich auch aus der Erfahrung her und sagen, guck mal, was kannst du am Preis machen? Mhm. Und ich belüge in dem Sinne eigentlich doch schon meine Kunden zum Teil und sage, ich kann an den Preisen nichts mehr machen, das ist das Nächste, was wirklich geht. Mhm. Das sagst du allen Kunden, nicht nur den Bekannten. Eigentlich schon, weil das Problem ist ja, das Handelsverbandgesetz. Wie eigentlich schon? Allen Leuten oder nur den Bekannten? Nein, eigentlich allen. Eigentlich allen. Mhm. Richtig, weil es gibt ja gerade viele Kunden, die auch halt. Das Problem ist, es wird ja alles teurer auch. Mhm. Die achten ja auch noch aufs Geld. Also rücksichtslos insofern, dass du selbst Bekannten gegenüber, deswegen hast du es wahrscheinlich gerade auch erwähnt, da nicht runtergehst, obwohl du es gehen könntest und den vorlügst, ich bin an meiner Grenze angelangt. Richtig, ganz genau. Hast du da oftmals ein schlechtes Gewissen, vielleicht wenn sogar gute Bekannte oder Freunde reinkommen? Bei normalen Kunden sage ich mal eigentlich weniger. Weil ich sag mal, wenn sie in ein anderes Geschäft gehen, so wie Großhandelsgeschäft. Ist klar, ja, da schon. Da können die nicht handeln. Ja, ja, aber ich meinte jetzt auch, wenn so Bekannte kommen, halt Freunde. Ja, Freunde. Also ich habe einige aus dem Bekanntenkreis, die auf und zu bei mir mal kaufen und dann überlege ich mir noch und ein paar Stunden später doch, war das richtig, was du da gemacht hast. Merkst du denn dann, dass die sauer sind und dass die das irgendwie blicken, dass du sie linkst? Sie haben zum Teil ja auch Verständnis dafür. Sie wissen ja auch, in welchen Lagen ich bin. Ich habe mich damals ja auch ein bisschen darüber verschuldet. Mhm. Bleibt ja gar nicht aus. Mhm. Und ich habe natürlich auch nicht am meisten zum Lebensüberbleib, gerade in der Anfangsphase jetzt. Das, wie gesagt, das Geschäft ist seit 3 Monaten erst eröffnet worden. Man könnte ja eigentlich auch sagen, du bist ein guter Geschäftsmann. Aber ein guter Geschäftsmann gibt auch schon manchmal nach, um sich wieder Freunde zu machen. Richtig, mache ich natürlich manchmal auch. Also ich mache es nicht immer, aber ich sag mal, zu 90% bin ich dann doch schon knallhart und sage, da gehe ich jetzt knallhart durch, das ziehe ich jetzt durch, das Konzept. Machst du das bei allen Leuten? Also gäbe es keine Ausnahme? Dass da gibt's keine Ausnahme. Keine Ausnahme. Also der, wenn dein allerbester Freund zu dir käme, würdest du dem genauso viel Kohle abziehen wie einem Fremden? Nicht unbedingt. Also doch eine Ausnahme? Doch eine Ausnahme, ja. Also es kommt immer an, wer es gerade auch ist. Weil es gibt ja auch, sag ich mal, Freunde und Freunde. Und ich habe auch, ich bin zwar erst 31 Jahre alt, ich habe in meinem Leben schon sehr viel mitgemacht, auch beruflich gesehen und auch privat. Und ich weiß, was schlechte Zeiten sind. Und ich weiß auch, was richtig wahre Freunde sind. Also wenn die richtig wahren Freunde kämen, wärst du nicht mehr rücksichtslos. Bist es aber in der Regel deinen Kunden gegenüber schon. So kann man es festhalten. Ne? Richtig. Willst du es weiter so machen, demnächst? Meinst du, dass das Problem ist ja, eigentlich normalerweise nicht. Also ich habe schon irgendwo auf einer ein schlechtes Gewissen dabei. Mir geht es auch nicht sehr gut dabei in der Hinsicht. Aber das Problem ist halt, es ist auch knallharte Konkurrenz heutzutage. Es ist alles nicht mehr so einfach zu überleben. Jetzt kommen die Erklärungen, klar. Aber dennoch die Frage, wie willst du dich in der nächsten Zeit verhalten? Ich sag mal, zu meinen normalen Kunden geht es meistens gar nicht mehr anders. Oder es sei denn, ich habe irgendwo Sachen, wo ich sage, okay, ich muss es halt tun, damit ich überleben kann, damit die Kunden bei mir bleiben. Was ist die Konkurrenz ja gerade bei den Also im Prinzip soll es so bleiben, wie es ist, mit vielleicht kleineren Ausnahmen. Richtig, ganz genau. Ja, man kann es ja fast gar nicht mehr überleben heutzutage. Ja, dann hoffe ich, dass du das tust und dass du lange im Geschäft bleiben wirst und dir eine große Kundschaft daran züchtest. Ich hoffe es auch. Alles Gute, Uwe. Auf Wiederhören. Schön, alles Gute, Domi. Dankeschön. Tschüss. Bitte, tschüss. Peter, 26 Jahre alt. Zum Thema Ich bin rücksichtslos. Guten Morgen. Ja, hallo, Domian. Bist du ein rücksichtsloser Mensch? Ja, ich bin schon in gewisser Hinsicht rücksichtslos, aber es passt mir nicht irgendwie. Also das, was ich jetzt im Moment, so wie es jetzt läuft, ist es auf jeden Fall nicht okay. Und inwiefern bist du rücksichtslos? Also es ist halt so, ich bin halt seit fast 2 Jahren mit meiner Freundin zusammen und bin halt auch so glücklich mit der und alles total perfekt so. Eigentlich meine Traumfrau, ja? Und habe halt zufällig jetzt eine andere Frau kennengelernt. Zufällig? Und das kam jetzt nicht von mir aus, sondern von der anderen Seite aus und ja, weiß nicht, dann haben wir uns halt getroffen und also wusste jetzt nicht, dass ich eine Freundin habe und weiß nicht, haben uns ein paar Mal getroffen. Das klingt gerade schon so mit, Entschuldigung, ja, es ging von der anderen Seite aus, ich bin da überhaupt gar nicht schuld dran, aber du hast es ja mitgemacht und hast dich gleich getroffen mit ihr. Also, ja, okay, das habe ich häufiger gemacht, also so, weiß nicht, also treffen finde ich ist okay, ist ja kein Problem. Ja, wo hast du sie kennengelernt, diese Frau? In der Disco, kennengelernt, gut halt angesprochen. Nochmal 2 Jahre mit der Freundin zusammen. Wohnst du mit der Freundin auch zusammen? Nein, das nicht. So, jetzt hast du die neue Frau kennengelernt. Wann? Genau. Also es ist schon jetzt ein paar Monate her. Ich möchte jetzt auch nicht so super auf Details eingehen. Damit man dich nicht rekonstruieren kann. Genau. So, jetzt hast du seit ein paar Monaten eine Affäre. Ja, ich habe, dann irgendwann ist es halt passiert, wir haben uns halt geküsst und also sie hat mich jetzt auch nicht direkt gefragt, ich habe es auch nicht gesagt, dass ich eine Freundin habe. Irgendwie und irgendwann ist halt passiert, dass wir uns halt geküsst haben, ne? Und jetzt ist es halt so, jetzt ist es eine feste Beziehung. Das heißt, ihr habt auch noch ein bisschen mehr gemacht, als euch nur geküsst? Ja, also nee, also die erste Zeit überhaupt nicht. Naja, aber ja, bis jetzt ja. Komplett nichts, also hat schon länger gedauert. Aber bis jetzt ja. Ja, okay. Das wollte ich ja nur wissen. Genau. Das heißt, du rücksichtsloses Scheusal, genau. du hast 2 Frauen und jeder Frau gaukelst du vor, du bist die Einzige? Ja, genau. Die neue Frau weiß nichts von der Alten, die Alte nichts von der Neuen. Genau, so ist das. Und du titscht immer so zwischen den beiden Polen hin und her. Ja, nein, und es ist aber so irgendwie, ich hätte schon häufiger die Gelegenheit gehabt, also irgendwie mal irgendwas zu machen. Also es ist nicht das Sexuelle oder so, es ist einfach nur irgendwie, weiß nicht, ich sag mal, wenn ich jetzt mit der alten Frau nicht zusammen wäre, ne? Wäre ich auf jeden Fall fest mit der neuen zusammen. Also das ist das Problem. Also ich empfinde wirklich was für beide oder so. Ich meine, du kannst jetzt das Argument sagen, so, wenn du wirklich was empfindest, für die würdest du so eine Scheiße nicht abziehen. Da hast du vollkommen recht. Genauso wollte ich es formulieren. In der Situation, ich sehe es genauso. Und weiß nicht, ich fühle mich auch absolut überhaupt nicht wohl in der Situation. Es gibt bestimmt Leute, die fühlen sich da super wohl oder so. Nee, glaube ich nicht. Weißt du, Peter, ich glaube, dass es Leute gibt, ich glaube es keinem, der sich wirklich wohlfühlt. Ich glaube, so Arschlöcher gibt es überhaupt gar nicht. letztendlich hat man immer das Gefühl, da gibt es vielleicht auch, aber die wenigsten fühlen sich dabei wohl. Ich könnte mir vorstellen, dass es schwer ist, morgens in den Spiegel zu gucken, ne, an deiner Stelle. Ja, also es ist schon wirklich ziemlich doof, weil ich sag jetzt mal wirklich, weil sind beide auf einer Seite super perfekt, irgendwie absolute Traumfrauen. Und wenn du mich jetzt heute fragen würdest, für welche würde ich entscheiden, ich könnte es nicht. Also ich habe mir echt schon vorgenommen, wirklich total fest gesagt, so, das kannst du nicht machen. So. Ja. Nein, dieser Luxus ist ja auch rein theoretisch. Wenn ich dich fragen würde, welche möchtest du haben, diesen Luxus wirst du gar nicht in die Hand bekommen, wenn beide Frauen die Wahrheit wüssten. Genau. Vielleicht beide weg, ne? Das würde auch keiner mit sich machen lassen. Mhm. Und wie gesagt, es sind halt irgendwie, also absolut, es ist halt irgendwie, du bist mit einer perfekten, ja okay, weiß nicht, du lernst halt irgendwie, es ist halt falscher Zeitpunkt gewesen sozusagen. Also wie gesagt, ich hätte schon häufig... Nein, das ist ich glaube ganz einfach, dass das eine Ich-Schwäche ist, Peter. Von mir? Ja, absolut, absolut, wenn sowas passiert. Du willst halt du willst alles so schön wie möglich haben für dich. Ich. Ja, aber ich wusste von vornherein, dass ich irgendwie entscheiben muss und ich werde mich jetzt auch entscheiden. Ja, aber je länger du wartest, desto komplizierter wird es und du schraubst dich da immer... Das ist kompliziert genug, also... Du sagst, du wirst dich entscheiden. Wann und in welcher Richtung willst du dich entscheiden? Wirst du dich entscheiden? Also die Richtung, ich werde mich auf jeden Fall für meine langjährige Freundin entscheiden, aber ich kann dir keinen Grund sagen. Problem, ich kann nicht sagen, aus dem Grund mache ich das. Muss man ja auch nicht. Wenn man sagt, die liebe ich eigentlich mehr, dann ist es das so. Aber warum machst du es nicht morgen? Oder warum hast du es heute nicht schon gemacht? Ich weiß nicht, ich kann es einfach. Weil du noch möglichst lange den Genuss der anderen Frau haben möchtest. Das ist der Grund, glaube ich. Ja. Stimmt. Und ich weiß nicht, in der Hinsicht bin ich ziemlich rücksichtslos. Finde ich auch sehr verletzend. Mein Gott, ich denke immer, wenn ich solche Geschichten höre, wenn das die Frauen, jetzt in dem Fall bei dir sind es die Frauen, es gibt ja auch umgekehrt, wo so umgekehrt ist, wenn die das wüssten, wie verletzend und wie traurig das für die ist. Ja, klar. Ja, ja, also es ist ja auch nicht so, dass ich mir den Kopf da nicht drüber zerbrochen habe. Nee, habe ich schon gemerkt, ja, mag ich. Dass du es leichtfertig nicht machst, ist mir auch schon... Also kalt, dass du es nicht kaltschnäuzig machst, das habe ich schon gemerkt. Ja, und weiß nicht, irgendwie, also die andere Geschichte ist auch jetzt so, weiß nicht, es ist halt echt eigentlich schon viel zu spät irgendwie, weißt du? Also es ist schon zu viel passiert irgendwie, aber ich muss hier auf jeden Fall jetzt irgendwie, weiß nicht, es kann halt so nicht weitergehen. Also jetzt ein blöder Spruch jetzt, aber dafür, um klare Verhältnisse zu schaffen, ist es nie zu spät. Es wird nur immer schwieriger. Was ich nicht machen möchte, ist halt irgendwie, ich werde halt irgendwie Schluss machen aus irgendeinem Grund, aber klare Verhältnisse weiß ich nicht. Das heißt, du wirst auch wieder lügen und wirst der Neuen sagen, ich kann es aus dem und dem Grunde nicht, aber im Prinzip ist es ein ganz anderer Grund. Ne? Ja, genau. Du würdest dann die Wahrheit sagen, ja? Nein, ich will mich jetzt nicht aufspielen hier als der große, tolle Hecht. Ich kann mir schon vorstellen, dass man in solche Situationen gerät. Ich war auch schon mal in so einer Situation, unter uns gesagt. Deswegen greife ich dich auch so an und sage das mit der Ich-Schwäche. Diese Ich-Schwäche kenne ich bei mir nämlich auch. Und weiß, wie scheiße das ist. Wie scheiße man sich selbst auch fühlt. Und wie man vor sich selbst auch dasteht. Nämlich ziemlich mies. Und ich weiß, dass es einfach nicht gut ist. Auch vor allem rein aus egoistischem Motiv ist es nicht gut, so etwas zu machen, weil man eigentlich ein Selbstbewusstsein einbüßt durch solche Sachen. Aber von meinen Gefühlen her, ne? Das ist auf jeden Fall nicht gelogen gewesen oder so. Also wie gesagt, wenn ich jetzt irgendwie... Man kann aber nicht allen Gefühlen nachgehen. Ja. Und wenn man allen Gefühlen nachgeht, muss man offen mit den Gefühlen nachgehen. Und dann erledigt sich das eine oder andere schon mal von selbst. Ja. Peter, hoffentlich sehr schnell und sehr bald. Okay. Toll, toll, toll. Viel Glück noch. Dankeschön. Dir auch. Tschüss. Ich habe übrigens hier noch einen Fax bekommen zu gestern. Gestern hatte ich ja Max. Max war ein Anrufer, der hat sich in eine Prostituierte, in eine Hure verliebt. Und die kennen sich erst seit 2 Wochen. Und er war ganz aus dem Häuschen, weil die Hure ihm ein Foto geschickt hat und er daraus interpretierte oder geschenkt hat und er daraus interpretierte, dass sie ihn auch sehr liebt und meint, die beiden lieben sich. Ich bekomme einen Fax von Lissi und Lissi schreibt, lieber Domian, möchte mir kurz erlauben, zu deinem Anrufer Max Stellung zu nehmen gestern. Auch ich arbeite seit vielen Jahren in einer Bar als Hure. Es ist bei vielen Kolleginnen durchaus üblich, Freiern Liebe vorzugaukeln. Herzlichen Glückwunsch zu deiner erfolgreichen Sendung. Mach bitte weiter so. Also, das würde ich auch schon sehr ernst nehmen, Max. Ich habe der Sache gestern auch nicht so getraut. Falls Max heute noch zusieht oder zuhört. Ha, wir haben halb zwei, 1 Uhr, exakt 1.30 Uhr und jetzt machen wir eine kleine Pause. Exakt 1.31 Uhr, hier ist Radio 1 Live, das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht heißt unser Thema, ich bin rücksichtslos. Ich möchte mit rücksichtslosen Menschen aller Art reden. Wenn ihr mutig seid, euch traut, mir davon zu erzählen, von euch zu erzählen, ruft mich an. Kostenfreie Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Sabrina! Halt, noch nicht antworten, wo ist sie hier? 17 Jahre alt, guten Morgen. Hallo Domian. Sabrina, nicht Setlur, ne? Oder? Nein. Hätte sein können, also. Leider nicht. Aber die ist nicht 17, die ist schon einen Schlag älter, ne? Ein bisschen, ja. Du bist eine rücksichtslose junge Frau? Ja, ich war rücksichtslos, sehr rücksichtslos. Erzähl mal. Also ich habe eine beste Freundin gehabt, ja. Mit der bin ich von der 5. bis zur 10. Klasse in einer Schule gewesen. Lange Zeit, ne? Ja, allerdings. Ja. Die hat auch immer zu mir gehalten, in guten und in schlechten Zeiten. Und die hat mir eines Tages ihren Freund vorgestellt, der auch um einiges älter ist. 28 war der Zeitpunkt. Und da wart ihr wie alt? Ich war 16 und sie 17. Ja. Ja, und der hat mir halt auf Anhieb super gut gefallen. Mhm. Nur ich habe mich halt am Anfang zurückgehalten, weil ich ja wusste, es ist ihr Freund. Naja, und dann irgendwann hat er mich mal angerufen, hat mich gefragt, ob wir uns mal alleine treffen sollen. Ja, ich habe mir erst gar nichts dabei gedacht. Doch, hätte ich mir sofort was dabei gedacht. Ja. Denke ich mir jetzt gerade schon was bei, wo du das erzählst, aber erzähl mal weiter. Ich habe ihn so nicht eingeschätzt. Mhm. Naja, und auf jeden Fall haben wir uns dann getroffen. Ja, und wie es dann kommen musste, haben wir miteinander geschlafen. Nein, gleich beim ersten Mal? Ja. Nein, wo? Bei dir? Bei ihm. Er hat, ja, in dem Alter eine eigene Wohnung, klar. Ja, natürlich. Dann hat er dich, armes Ding, gleich verführt. Ja. Und du hast aber auch wenig mitgemacht. Ja, am Anfang habe ich gesagt, ich will das nicht, das geht nicht. Mhm. Aber dann nachher wurde halt die Erregung so groß, dass es halt noch passiert ist. Und das Schlimme ist, diese ganze Geschichte ging über 3 oder 4 Monate. Mhm. Also ja, auch so eine Doppelbeziehung. Er hatte mit dir in Kontakt und mit deiner besten Freundin. Ja. Und du wusstest das, du wusstest es halt. Ja, klar, logisch. Ne? Ja, sie wusste es nicht, klar, ja. Mhm. Ja, und das ging halt so lange und irgendwann ist es dann rausgekommen. Also sie hat es irgendwie gemerkt. Also die sind nachher, wo wir ungefähr so im 2. Monat waren mit unserer Affäre, sind die zusammengezogen. Mhm. So, und sie ging halt abends arbeiten und immer wenn sie arbeiten war, bin ich halt zu ihm nach Hause gekommen. Das ist ja voll krass. Ja, das Beste ist, Domian, ich war mit ihm an einem Bahnhof verabredet, wir haben uns da getroffen und da steht sie halt noch mit ihm, sie wollte zu ihren Eltern fahren, ist gerade in den Zug gestiegen und ich bin dann direkt halt zu ihm, also wir hätten getroffen am Bahnhof. Und ja, das wäre sehr unangenehm. Ja, sicher, natürlich, klar. Ich denke mir auch so, in dieser Zeit habt ihr beiden Mädels ja auch miteinander gesprochen. Ihr wart ja eben beste Freundinnen. Ja, wir haben uns fast jeden Tag gesehen. Und sie hat dir vielleicht auch von ihren Problemen mit ihm erzählt oder irgendwas. Ja. Hat sie auch. Und du musstest dann immer so die Unschuldige tun. Sie hat mir dann halt auch von dem Sex mit ihm halt erzählt. Und ich habe halt immer ja und gehört und wusste halt selber genau Bescheid, ne? Jetzt bin ich gespannt wie ein Flitzebogen, wie diese Geschichte ausgegangen ist. Das ist ja noch gar nicht so lange her, ne? Nee, das ist horrormäßig ausgegangen. Erzähl. Und zwar war sie dann so aufgebracht über diese Geschichte. Ach, sie hat es dann rausgekriegt? Ja, ja, sie hat es dann rausgekriegt. Wie hat sie es denn rausgekriegt? Das war meine Schuld. Ich habe es ihr gesagt, weil er fing an, über mich schlecht zu reden im Freundeskreis. Und da habe ich ihn sozusagen erpresst, habe gesagt, wenn du nicht aufhörst, dann sage ich ihr das. Und er hat nicht aufgehört und dann habe ich ihr knallhart ins Gesicht gesagt. Als ihr beiden alleine wart, ihr beiden Frauen? Ja, genau. Sie hat mir dann die Freundschaft gekündigt. Was hat sie denn, mein Gott, was sagt man da? Was hat sie da in dem ersten Moment gesagt? Ich stelle mir das gerade vor, ich stehe mit meinem besten Freund zusammen und der sagt mir das. Was hat sie gemacht? Sie hat mir nicht geglaubt im ersten Moment. Sie hat gesagt, er liebt mich und er macht sowas nicht. Und ja, und dann hat sie sich aber auch von ihm getrennt. Deshalb? Ja, und dann sind wir zusammengekommen, also ich und er. Waren wir dann 2 Wochen fest zusammen. Sie erzählte dann, sie wäre schwanger von ihm. Ja, das ist logisch so, wenn jeder Doofe erkennt das, warum sie das erzählt. Ja, ja, klar, ja. Dann war sie 13, da war sie, wie, jetzt mittlerweile müsste sie im 13. Monat sein, glaube ich. Ach, sie war wirklich schwanger? Ich dachte, das wäre nur nein, so ein Bluff gewesen. Domian, es ist jetzt schon... 13. Monat, das war natürlich Quatsch, es war ein Bluff. Ja, natürlich, ja, ja. Dann wäre sie jetzt im 13. Monat. So, habe ich es gerade nicht verstanden, ja, ja. Ja, und das Schlimme ist, er hat dann nicht den Fehler bei ihm gesehen, sondern er hat das alles auf mich geschoben, hat den Unschuldigen gespielt, sich mit ihr zusammengeschlossen und die haben Intrigen gegen mich gespannt. Domian, das ist übel. Es wird ja immer verschlungener. Ja, Sie haben mich sogar angezeigt bei der Polizei wegen irgendwelchen Beleidigungen, die ich gemacht haben soll. Ist denn der Stand der Dinge jetzt ganz aktuell heute, dass Frieden eingekehrt ist? Und Nee, das läuft immer noch. Ich habe zwar gar keinen Kontakt mehr mit denen, aber die hetzen über mich übelst, die erzählen nicht deine Schlampe. Sind die beiden denn wieder zusammen? Ja. Oder? Richtig ein Paar? Richtig ein Paar. Aber jetzt kann man natürlich sagen, schadenfreudig zu dir sagen, das hast du ja selbst eingebrockt, ne? Allerdings, ja. Ne? Du warst rücksichtslos deiner Freundin und wenn man 5 Jahre mit einer Freundin so eng befreundet war, wie du es geschildert hast, tut man das nicht, ne? Passt da Punkt aus, oder? Ja, aber Domian, das ist manchmal irgendwas, das ist stärker als der Kopf. Nennen wir es Geilheit. An dem Abend war es das. Ja. Das war nicht Liebe oder sowas, das war Geilheit. Ja, nachher kamen auch Gefühle ins Spiel. Ja gut, aber da muss man sich erstmal drauf einlassen. Ne? Ja, natürlich gibt es Situationen, wo die Liebe dann so groß ist und es schlägt, klar, gibt's alles, aber in der Regel kann man das aber, glaube ich, schon ein bisschen steuern. Bereust du das denn? Das ist das Schlimme. Ich bereue es, die Sache selber bereue ich überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Das heißt, du würdest es wieder tun? Ja. Ich bin fassungslos, Herr Buch. Ja, aber Domian, da ist ein gewisser Reiz bei. Also ja, aber was, so ein Wert wie Freundschaft, den muss man doch ganz hochhalten. Das ist doch eines der wichtigsten. Das hat mir leid getan mit der Freundschaft. Aber die Sache an sich nicht. Ich würde jederzeit wieder etwas mit jemand Vergebenen anfangen, weil ich den Reiz einfach. Mit jemand Vergebenen ist noch etwas anderes, als die eigene beste Freundin zu betrügen. Ja, gut. Eine wirklich gute Freundschaft ist mit das höchste Gut, was es gibt zwischen Menschen, neben der Liebe. Ich stelle das auf die gleiche Stufe und da muss man genauso so loyal und ordentlich mit umgehen wie in einer Liebesbeziehung, finde ich. Ja, schon. Und da darf man nicht jedem Pups in sich an Gefühlen nachgehen und so einer kleinen leidenschaftlichen Wallung da nachgeben. Finde ich wirklich. Es mag da auch mal eine Ausnahme geben, wenn man ganz groß die Liebe einschlägt, aber so hört er sich das ja noch nicht an bei dir. Nee, es war wirklich nur der Sex, der... Also jetzt hast du ihn verloren, hast die Freundin verloren. Ja. Und sagst, ich würde es wieder machen. Wenn er mich heute anrufen würde und würde sagen, komm schon vorbei, ich würde sofort fahren. Ich glaube es nicht. Doch. Ehrlich? Sogar jetzt, nach dem, was er dir so antut und er... Ja. Ja, das ist dumm, ja. Warum? Warum? Warum? Sag mir warum, Sabrina. Ich weiß nicht. Ich ziehe diese Typen, die miese Charakter haben, irgendwie total an. Macht es dich an, wenn dich jemand mehr oder weniger schlecht behandelt? Ja. Da liegt der Hase im Pfeffer. Also man darf gar nicht freundlich zu dir sein, man muss hart mit dir umgehen. Wirklich, wenn ich Freunde habe, die wirklich alles für mich tun und so, mit denen kann ich nichts anfangen. Also jetzt sage ich mal eine Prognose. Du bist erst 17 Jahre alt. Ich glaube, dass du noch ganz, ganz oft heftig auf die Schnauze fallen wirst, Sabrina. So mit dieser Veranlagung, ehrlich, glaube ich. Wenn du da nicht ein bisschen dich in eine Bahn selbst führst, sage ich jetzt eigentlich als guten Rat für dich, vielleicht mal ein bisschen das sacken zu lassen und drüber nachzudenken. Weil du tust dir selbst damit ja auch nichts Gutes. Du wirst immer in komplizierte Situationen kommen. Du wirst immer vielleicht es zu tun haben mit blöden Mackern, die dich verarschen und die dich nur ausnutzen und so weiter. Ich wollte die, darf ich den Namen sagen? Nein, sag nicht, nee, sag nicht. Nee. Okay, nein, ich wollte das Mädchen aber auch darauf hinweisen, was das für ein Arschloch ist. Im Nachhinein dachte ich, der werden dann die Augen geöffnet. Ja, aber deine Augen sind geöffnet und du sagst mit offenen Augen, bitte Arschloch, komm zu mir und mach's wieder mit mir. Ne? Ne? So, ja, so letztendlich, ja, ne, wir müssen die Sachen doch beim Namen nennen. Ja, das schon. Kann man nichts machen im Moment. Ich auch nicht. Nee. Nur ist es so, ne? Ich wünsche einfach nur Glück für die Zukunft, dass sich doch einiges ein bisschen verändert bei dir. Sag ich es mal so ganz allgemein. Ja. So, ich will mal grüßen. Ja, okay, aber schnell. Die Futini möchte ich gerne grüßen. Die Futini. Auch eine ganz liebe Freundin. Futini. Die betrügst du nicht, die Futini. Nein. Nein. Tschüss, Sabrina. Tschüss. Ciao. Matzi. 36 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hi Domian. Ach, eine Frau, ich dachte, es wäre ein Mann. Bitte? Ich dachte, es sei ein Mann, der Name Matzi. Nee, nee, ist mein Spitzname. Ich heiße normalerweise Manuela, aber Spitzname Matzi. Manuela klingt ja auch schön. Ja. Eine rücksichtslose Frau? Nee, hammerhart, ne? Also, Autorennen am Rudersplatz, wo der Stefan umgekommen ist vom OB, der Sohn. So, jetzt muss man erklären, diese Sendung wird ja nicht nur in Köln geguckt. Es gab hier, das sage ich euch, erkläre ich euch allen draußen in Deutschland, es gab am Samstag einen ganz schlimmen Unfall hier in Köln, mitten auf dem Rudolfplatz, das ist ein zentraler Platz. Und bei diesem Unfall ist der Sohn des Kölner Oberbürgermeisters tödlich ums Leben gekommen. Hintergrund ist, dass zwei junge Männer, man muss es so sagen, quasi ein Autorennen veranstalten wollten oder veranstaltet haben hier in der Kölner Innenstadt und bei Rot über die Ampel gefahren sind. Und dadurch ein schwerer Unfall entstand und der Sohn des Oberbürgermeisters dadurch tödlich verunglückte. Es ist ja jetzt egal, ob es der Sohn des Oberbürgermeisters ist, es ist ein Mensch ums Leben gekommen und zwei, glaube ich, liegen noch schwer verletzt hier in der Klinik in Köln. Ja, es ist ja nicht nur der Stefan Schrammer ums Leben gekommen, sondern seine Freundin liegt noch im Krankenhaus. Genau, genau. Dann ist noch ein 11-jähriger Junge, ein Kind, genau, ja. Also noch gestriffen worden. Mhm. Und Domian, ich krieg einen Herzinfarkt. Also ich bin erst jetzt fast 37, am 13. April wäre ich 37. Mhm. Aber ich krieg fast einen Herzanfall, wenn ich mir bedenke, dass ich irgendwo an der Ampel stehe mit nichts Bösem ahne. Mhm. Und um 6:30 abends, Samstagabends, haben zwei Idioten nicht mehr zu tun, als diese scheiß bekloppte Autorennen zu machen. Da gibt's keine Entschuldigung für. Mhm. Kein Alkohol, keine Sucht, kein gar nichts, dass ich da durchgehen. Und ich finde das hammerhart, dass also erstens mal noch ein unschuldiger PKW mit reingezogen wird. Mhm. Und der rast auch noch in die wartende Menschenmenge rein, weil es waren ja ungefähr 11 Personen oder wie viel das dann an der Ampel. Wahnsinn. Und wenn du überlegst, Domian, wie viel solcher Straßen hier in Köln existieren, die Escherstraße zum Beispiel, Bilderstöckchen. Matzi, ich will dir mal sagen, das ist gar kein Köln-Phänomen. Das hast du in Berlin, in München, in Hamburg, in Rostock. Überall hast du genau dieses Phänomen von diesen Idioten, die wie die Wahnsinnigen auf diesen Straßen fahren. Und ich selbst bemerke immer wieder, ich sehe es hier in Köln beispielsweise, dass es immer mehr zunimmt, dass man bei Rot über die Ampel noch brettert. Domian, der Witz dabei ist auch noch, ich meine, ich hätte am Samstagabend um 6:30 zwei Pkw-Fahrer, und zwar einer mit einem größeren Wagen, kleineren Wagen, am Eberplatz, wie ich im 148er Bus saß, auch schon irgendwie mit aufheulenden Motoren gesehen und dachte nur, mein Gott, rasen die. Mhm. Die beiden hatten die Anlage auf volle Kanne. Die hatten halt nur ziemlich quietschende Reifen und... Ja, aber bei dem Unfall war das so, ne, dass die Anlage volle Kanne lief. Ja, und die streiten das auch noch ab, Domian. Mhm. Das ist auch das Schlimme, dass sie so noch abstreiten, obwohl es ganz viele Zeugen gibt, die es einfach bekunden. Ich meine, wenn du dir vorstellst, ja, da fährt die Bahn und gegenüber sind Häuser, ja, dieses Aufheulen der Motoren, von wegen, wir haben nur aufheulen lassen, das ist doch so ein... so ein Blödsinn. Und dann nur wegen fahrlässiger Tötung zu ermitteln. Ich hätte ermittelt gegen Mordes und versuchten Mordes. Knallhart. Das Schlimme ist, dass die beiden Jungs auf einem Fuße sind, dass man ihnen nur den Führerschein weggenommen hat im Moment. Dass es wahrscheinlich Jahre dauern wird, ehe da richtig etwas in die Gänge kommt oder ein Urteil gefällt wird. Ja, sehe ich auch so. Ist empörend und wie gesagt, das ist nicht Köln, kein Köln-Phänomen. Das gibt es in allen deutschen Städten. Aber weißt du, Domian, das Schlimmste ist auch noch, kannst du mir mal verraten, wie diese Frau, wenn die aus dem Krankenhaus kommt oder dieser Junge, der 11 Jahre alt ist, demnächst irgendwo an der Ampel stehen bleibt, ob der noch bei Grün stehen bleiben kann, läufst du bei Rot drüber, bist du dran, aber wären die mal bei Rot drüber gelaufen. Also musst du sagen, dass diese Fußgänger ganz ordentlich dort standen und auf Grün warteten. Und während sie ganz ordentlich da standen, bretterte halt durch diesen Unfall. Ein sinnloser Tod. Ich kann es nicht verstehen. Ich höre deine Empörung. Ich teile absolut deine Empörung und kann nur hoffen, dass durch solche Unfälle, das ist ja eine politische Frage, die Politik aufgerüttelt wird, zu veranlassen, dass noch mehr Straßenkontrollen stattfinden, dass die Polizei noch härter gegen die Raser vorgeht, dass vielleicht noch mehr Starrenkästen aufgebaut werden und so weiter. Domian, der Witz ist, ja, ich gehöre mit zu den Berberkreisen und ich werde auch immer mit dazugehören, auch wenn ich inzwischen eine Wohnung habe. Die gehen hin und setzen schwarze Sheriffs ein, um die Leute, um Berber aus dem Bahnhofsviertel und aus der Innenstadt zu vertreiben. Mhm. Anstatt sie diese Kräfte mal an Gelder sparen. Oh, ich müsste an die Politik sein, ne? Ich würde als erstes da überhaupt mal tätig werden. Dass das abgeschafft wird, dass jeder Mensch sich da so lange aufhalten darf, wie er überhaupt will. Mhm. Und zum anderen da eben verschärfen, wo wirklich Gefahr an Mann ist. Also ich kann es nicht begreifen. Zum Beispiel die Politiker tun jetzt so, oder ich will denen ja nichts unterstellen, aber irgendwie kommst du so vor, als wenn jeder seine Trauer damit überspielt und so tut, als wenn er so furchtbar mitleidet, indem er sagt, ach ja, armer Schrammer und armer Elfjähriger Junge. Wir hoffen, dass durch diesen tragischen Unfall, zumindest im Kölner Bereich, aber sowas geht ja nach außen, dass ein Denkprozess in die Gänge kommt und dass mehr passiert. Hoffen wir es ganz einfach mal so. Mehr können wir nicht machen. Das nützt aber den Leuten, die sowieso Angst haben und zum Beispiel Karneval, wie ich zum Beispiel, nicht raus können, weil da viele Besoffene sind und weil da sehr viel passiert. Domian, ich bin jedes Jahr 7 Tage die Woche eingesperrt. Okay, lassen wir es mal dabei belassen. Wir haben uns beide jetzt sehr empört über die Rücksichtslosigkeit dieser Autofahrer, die es in ganz Deutschland gibt. Und wir wollen sie verachten und wollen sie gemeinsam ächten, ne, diese Autofahrer. So, aber jetzt lassen wir es dabei. Ich danke dir für deinen Anruf, Maxi, und wünsche dir einfach alles Gute. Okay, tschüss. Okay, bis denn. Tschüss. Das ist übrigens ein ganz, ganz schlimmer Unfall, wirklich, der hier in Köln passiert ist und der so exemplarisch ist. Jennifer, 20 Jahre alt, guten Morgen. Hallo. Ja, ich habe das gerade gehört. Also ich würde sagen, rücksichtslos bin ich nur in dem Maße, als dass ich keinen Menschen anderen körperliche Schäden zufüge. Das ist ja grauenvoll. Moment, du bist rücksichtslos in dem Maße, dass du keinem Menschen körperliche Schäden zufüge, so wie ich das gerade gehört habe, da mit diesem rücksichtslos Autofahren. Mhm. Ich kenne das bei uns in der Stadt, das ist nicht anders. Genau. Inwiefern bist du denn rücksichtslos, Jennifer? Ja, also ich sage immer direkt meine Meinung, egal wen. Knallhart, volle Soße ins Gesicht. Ja. Wenn also dir irgendwas nicht passt. Richtig. Mit Vorliebe? Mit Vorliebe meinen Lehrern. Du bist Schülerin noch? Ja, noch. Ich bin kurz vor meinem Abi, quasi 2 Wochen. Und da musste man jetzt in letzter Zeit leider ein bisschen berechnend werden. Mhm. Konnte nicht mehr immer das sagen, was man denkt, weil es ja möglicherweise Auswirkungen hat auf die nachfolgende Benotung. So fängt es an, ne? Dass man dann kleinlaut wird, ne? Also kleinlaut nicht, aber ich schlucke es dann einfach runter. Naja, ja. Also der große Knall kommt dann auf dem Abiball, das ist klar. Da muss dann... Ja, das ist dann ja nicht mehr mutig, ne? Mutig ist ja bis zum Letzten, das durchzuziehen. Das ist dann Zivilcourage. Ne? Aber sag mir mal, inwiefern du deinen Lehrern immer alles so vor den Latz knallst. Was sind das denn für Sachen? Also ich habe zum Beispiel mal einem Lehrer gesagt, als er mich fragte, warum ich denn nicht mitarbeiten würde im Unterricht, im beliebten Lateinunterricht. Eine berechtigte Frage? Habe ich ihm gesagt, dass ich ihn einfach nicht leiden kann und das war so. Ich fand ihn fürchterlich. Mhm. Ich finde ihn auch immer noch schrecklich. Gott sei Dank habe ich ihn nicht mehr. Und das ist natürlich eine brisante Situation, wenn der Lehrer dann gesagt bekommt, ich finde sie doof. Wie hat der? Ich kann sie nicht leiden. Okay, feiner Unterschied. Wie hat er darauf reagiert? Also es war der einzige Mensch, der es akzeptieren konnte. Ach, der hat gesagt, ja, ich akzeptiere das. Ja, der hat das so hingenommen und hat dann gesagt, alles klar. Ich finde mich auch scheiße, kann ich verstehen, Jennifer. Ja, wenn, also solche Ungerechtigkeiten in der Schule bei der Benotung und sowas finde ich auch fürchterlich. Ich kann sowas nicht ausstehen. Also müsstest du doch eigentlich die geborene Klassen- oder Schulsprecherin sein? Nee. Weil eigentlich solche Leute auch immer gerne dann auch in den politischen Rahmen gehen in der Schule und... Nee, gar nicht. Nee? Nee, überhaupt nicht. Also ich bin einfach nur gegen diese Ungerechtigkeit. Das klingt immer gut. Ich übernehme da keine Ämter oder so, das habe ich nie gemacht, soweit ich mich entsinnen kann. Mhm. Aber wenn dann irgendwelchen Schülern irgendwas vorgeworfen wird, dass sie irgendwo was abgeschrieben hätten und es ist völlig außer Luft gegriffen. Also du setzt dich nicht nur für dich ein und machst den Mund auf, sondern eben auch für andere. Richtig. Ja, jetzt ist natürlich die ganz spannende Frage, wie wird deine Versicht entwickeln? Wird sie im Berufsleben, wenn der Druck viel größer ist als in der Schule, wird sie da genauso sein oder wird sie irgendwann doch schön, braver kleiner Kleinbürger werden, der die Schnauze hält? Ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig. Also ich habe eine unheimliche Schwierigkeit mit Autoritäten. Ich kann damit ganz schlecht umgehen. Wirst du aber jetzt demnächst immer mit konfrontiert werden, je nachdem, was du beruflich... Ja, was hast du vor, beruflich zu machen? Das weiß ich ja noch nicht. Ja, so grobe Vorstellung? Ja, so irgendwas in die künstlerische Richtung. Gut, da hast du ja vielleicht mehr Freiheit noch. Da könntest du so eine Nische haben. Ja, hoffentlich. Also freischaffender Künstler fehlt mir leider das Geld zu. Aber... Na gut, also eine rücksichtslose Schülerin, rücksichtslos in dem Sinne, dass sie einfach immer ihre Meinung sagt, oder fast immer ihre Meinung sagt, es sei denn kurz vor dem Abitur. Ja, ich kann nämlich nur allen raten, dass sie sich da in gewissem Maße zurückhalten und es wirklich übelste Auswirkungen hat. Also ich bin damit selber oft genug auf die Schnauze gefallen, dass ich das gemacht habe. Achso, du rätst sogar davon ab? Ein bisschen. Ja. Also ich meine, eigentlich ist immer noch das, was ich denke, aber man sollte es erstmal höflich verpacken. Man darf nicht in den falschen Wortlaut greifen. Das hat üble Auswirkungen. Und ich denke, man sollte auch im gewissen Maße sehr berechnend sein. Das ist ja auch eine Art von Rücksichtslosigkeit. Ja, natürlich. Also, ja, klar. Aber jetzt kommst du natürlich in eine ganz andere Ecke. Ne? Vorher warst du so die... Ja, da habe ich immer gesagt, was ich denke und habe ein bisschen draus gelernt und bin jetzt eher berechnend geworden. Das sind ja meistens manchmal die rücksichtslosesten, ne? Die ganz gezielt berechnen, nur wenn ich das und das mache, dem und dem schade, kann ich an mein Ziel kommen. Ne? Naja. Annähernd, ja. Also, dann wünsche ich dir eigentlich, dass du in einen künstlerischen Beruf kommst und Freiheiten genießen darfst. Ja, und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Dankeschön und gutes Abitur. Danke. Tschüss. Tschüss. Uwe, 37 Jahre, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Pass mal auf, Domian. Ich pass auf. Ich habe ein großes Problem. Ich bin dann wirklich ein Egoist. Und das heißt ja unheimlich, ich bin, was dein Thema jetzt im Moment ist. Ja? Das Thema ist, ich bin rücksichtslos. Ja, das sind Egoisten. Ja, genau. Bin ich Egoist, ist rücksichtslos. Mhm. Jetzt geht's mir darum. Ich habe eine ältere Freundin, Bolin, die ist 50 Jahre alt. Und sie macht alles im Haushalt. Und ich bin total faul geworden. Ich mache gar nichts. Ist das deine Partnerin? Ist meine Partnerin, meine Lebenspartnerin. Deine Lebenspartnerin. Ja, genau. Ihr seid zusammen, richtig? Ja, wir sind richtig fest zusammen. Wohnt auch zusammen in einem Haus, in einem Haushalt? Ja, wir wohnen in einer Wohnung zusammen. Mhm. Und ich habe auch mit Ausländer über eineinhalb Jahre jetzt. Und ich habe auch mit Ausländeramt und alles so, habe ich geklärt. Mhm. Hat geklappt. Aber jetzt ist noch das Schlimme dabei gekommen. Ich bin jetzt auch noch Vorarbeiter geworden. Ich habe jetzt einen Job angenommen, nebenbei. Mhm. Und sie geht putzen, also eine Firma. Mhm. Und ich bin jetzt Vorarbeiter da. Jetzt in der Firma, in der sie auch arbeitet? Ja, genau. Also du bist Vorarbeiter einer Frauenputzkolonne? Ja, genau. Aha. Genau, ja, das kann ich mir das vorstellen. Bin ich jetzt noch ihr Chef. Oh, das ist schwierig. Schlimmer. Ja, das ist sehr schwierig. Jetzt, ich mache zu Hause, mache ich ehrlich, ich gebe das ganz ehrlich zu, ich mache nichts. Also lässt sich wie so ein Pascha bedienen. Ja, genau. Von der Freundin. Genau. Ich habe mich jetzt mittlerweile dran gewöhnt. Obwohl die Arme auch arbeiten muss und die sitzt eben nicht den ganzen Tag zu Hause. Ich muss nicht arbeiten, ich bin Pensionär. Ja? Wie Pensionär? Du hast gerade gesagt, dass du Chef dieser Kolonne bist. Nein, ich bin früh pensioniert. Also ich habe mein Geld. Ja. Aber du hast gerade gesagt, dass du Chef dieser Kolonne bist. Ja, klar. Aber das ist ja Putzfirma. Das mache ich so nebenbei. Ach, das machst du nebenher so noch? Ja, genau. Ach so. Genau. Wie Pensionär mit 37 Jahren schon? 37 Jahren, ja klar. Wie macht man denn sowas? Psychologische Basis. Also Trickserei. Ich möchte nicht genau darauf eingehen. Trickserei, okay. Und hat alles geklappt, ja. Okay, Trickserei nebenher. Ja. Aber du machst jetzt zusätzlich quasi schwarz, oder? Ja, genau. Noch? Nicht schwarz, nee, ist ganz regulär mit Steuerkarte und alles. Ah, noch diese Putzfirma, ja. Das geht. Ne? So, und zu Hause lässt du dich bedienen? Ich habe Probleme. Ich habe gemerkt, wenn ich mit jüngeren Frauen, jetzt bin ich bei der Putzkolonne, ja, und da sind jüngere Frauen. Hm. So, ist egal, welcher Landsmann, egal. Mhm. Aber sie ist eifersüchtig. Mhm. Na, hast du den Grund dafür? Stellst du denn diesen Frauen auch nach? Nö, wieso? Mhm. Hab ich gar nicht nötig. Ich hab die Frau und fertig, ja. Ist mir egal, ob sie älter ist oder nicht. Wie, du hast die Frau und fertig? Verstehe ich nicht. Nein, die Frau, die habe ich doch. Die hast du, ja? Na gut. Aber trotzdem kann, eben drum, könnte es ja sein, dass du auch noch mit einer anderen irgendwie anfängst. Nee, hab ich gar keine Lust. Hast du keine Lust? So. Nö, gar keine Lust. Du bist jetzt, also wir fassen mal zusammen, du bist rücksichtslos insofern, ja, dass du deine Frau, mit der du zusammen lebst, ja, alles machen lässt und dich sie macht alles, von alles hinten bis vorne verwöhnen lässt und bedienen lässt. Sie macht Staubsaugen, sie kocht und so. Ich bin mal froh, wenn ich mal überhaupt kochen darf. Bist du denn, hast du schlechtes Gewissen dabei? Nein. Ach, du findest das alles in Ordnung? Also ich finde alles in Ordnung, aber sie nicht. Ich kann sie dir gerne mal ans Telefon geben. Ja, gib mal her. Mhm. Es ist polnisch ein bisschen schwer, aber sie kann gut Deutsch. Versuchen wir es mal, ja. Ja. Mit wem spreche ich denn? Guten Abend. Guten Abend. Nicht ganz gut Deutsch, aber... Wir versuchen mal. Wie heißt du? Habe. Wie heißt Habe. Du? Habe. Ja. Habe. Jana. Ach, Jana. Johanna. Ohne H. Jana. Ich bin frei. Ja. Und darum, ich sage, wenn er ist so Egoist, ja, das gefällt mir nicht. Ja. Jana, warum machst du... Nächste. Nee, lass mich fragen. Deutscher Mann, bist Egoist. Warum machst du es mit? Verstehst du? Ich weiß nicht warum. Das ist diese Natur. Du könntest doch einfach sagen, ich mache es nicht mehr mit, ich ziehe aus. Geht das nicht? Er will. Er will. Aber er macht nicht so viel. Ah, jetzt schlage ich mal vor, weil das mit der Sprache, glaube ich, doch nicht so richtig gut klappt. Jana, gib mir doch nochmal den Uwe. Nein. Moment. Ich muss sagen, ich weiß nicht. Vielleicht er will. Vielleicht er will. Was will er? Das klappt nicht so. Nochmal Uwe, ja. Gib sie mir den Uwe nochmal. Okay, tschüss, Jana. Ah, ist doch schwierig mit der Sprache. Pass auf, Domian. Was meinst du? Im Moment so drauf, ich möchte, dass sie auszieht. Ach so, so meinte sie das gerade. Er will. Ja, genau. Ach so, du willst, dass sie auszieht. Ja, genau. Ich gebe ihr 4 Monate, ja? Warum willst du, dass sie auszieht? Das klappt nicht mit uns. Was bedeutet das für die Frau, wenn sie bei dir ausziehen muss? Muss sie dann auch aus Deutschland raus? Nein, sie muss nicht aus Deutschland raus. Da sorge ich schon für. Hm, das heißt, sie kann dann auch weiter hier wohnen und... Sie kann weiter hier wohnen, sie hat Arbeit, sie hat Aufenthaltsgenehmigung, sie hat Arbeitsberechtigung, wie heißt das da, Arbeitsgenehmigung. Okay, also jetzt erklär mir mal, warum du sie raushaben möchtest. Mit uns klappt das nicht. Ihre Eifersucht, es geht zu weit. Also ich merke ganz genau, ich darf noch nicht mal mit einer Nachbarin reden, ja? So, ich weiß nicht, ob sie jetzt wegen dem Alter, weil sie älter ist als ich, das weiß ich nicht, ob das damit zusammenhängt. Findest du es rücksichtslos, jetzt zu sagen, okay Mädchen, dann raus mit dir? Habe ich gesagt. Hast du gesagt? Heute gesagt. Das findest du, das ist rücksichtslos, aber es ist dir egal. Ja. Ja. Ja, ist besser, ist für uns beide, wir haben Ruhe. Ich möchte Freund mit ihr bleiben, ja. Das auf jeden Fall. Ich helfe ihr... Wo es geht. Suchst du dir denn immer so Frauen, eigentlich eher Frauen, die dich so bedienen? Ist das so? Nein, normalerweise nicht. Das ist die erste gewesen. Das war jetzt die erste. Vorher habe ich eigentlich Frauen, ich habe Frauen bedient. Hört sich blöd an, aber... Ja, wie wird das jetzt weitergehen? Meinst du, dass Jana dann auch dich verlässt oder wird das auch sehr kompliziert werden? Nein, das wird nicht kompliziert werden, das glaube ich nicht. Aber sie möchte ja, aber sie möchte ja nicht. Ich bin ja auch noch so ein Typ, rücksichtslos, Egoist. Aber ich suche ihr auch noch eine Wohnung, das würde ich auch noch machen, ja. Na gut, also auch eine komplizierte Sache, vor allen Dingen was eure Beziehung angeht, glaube ich auch. Ich hoffe, dass ihr euch gütlich irgendwie einigt und hilft ihr mal ein bisschen. Sie hat Probleme mit der Sprache, das ist immer schwierig in einem fremden Land. Hilf ihr, such ihr eine Wohnung. Ich helfe ihr so weit. Ja, das wäre zumindest dann noch eine gute Sache zum Ende eurer Beziehung. Ich bedanke mich bei dir, ja. Alles Gute, wiederhören. Na, mach's gut, ne? Tschüss. In der Technik heute in unserer Sendung Ich bin rücksichtslos, Leo Scholten. Morgen Nacht 1 Uhr, Radio 1 Live wieder. Domian, Talkradio, Telefon-Talkshow mit einer offenen Sendung mit allen Themen. Oder ihr könnt zu allen Themen anrufen, über die ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Ab 0 Uhr geht es immer, da sind die Leitungen geschaltet. Ich wünsche euch eine gute und schöne Nacht und sage ciao, bis morgen.